ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. 100 Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte hören wir uns hier an. Mit wir, damit sind gemeint. Nora Gomringer. Und Jörg Albrecht. Und 100 Jahre Hörspielgeschichte in Deutschland heißt ja auch Hörspiele aus verschiedenen Staaten und Gesellschaften, also aus der Weimarer Zeit, dann aus der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Und du hast jetzt was aus der DDR mitgebracht. Ja, intensives Lauschen, steigt der Stadt aufs Dach. Von Katja Oehlmann, eine DDR-Produktion von 1988, Regie Barbara Plenzert. Ganz interessant, dass es Autorin und Regisseurin hier auch sind. Mhm. Das kann man, glaube ich, auch schon mal im Vergleich sagen, dass in der BRD so vom Machen her die Hörspielgeschichte doch eine ganze Weile noch stark männlich geprägt war. Natürlich immer mit Ausnahmen, aber hier sieht man mal, dass es auch so komplett weiblich ging. Ich finde stark, dass es 1988, ein Jahr bevor dann dieses Land eigentlich aufhört zu existieren, einen richtig klaren, hörbaren Hinweis darauf gibt, dass eben zum Beispiel auch jemand gefragt wird, ob er nicht vielleicht doch Informant bei der Stasi werden möchte. Also es wird nie erwähnt, Stasi, aber da ja sowieso diese junge Frau Baldauf offensichtlich nicht gut schlafen kann und oft wach ist, da könnte sie doch eventuell hier und da sich als Informantin betätigen. Das finde ich einen ganz erstaunlichen Hinweis, dass das möglich war in so einer Produktion. Und wir folgen eben dieser jungen Frau Baldauf, die gut gesprochen ist von Gabriele Hähnel. Ein Stück, das eben nicht nur Nachtwächterin irgendwie auf einem Gelände ihr nachlauscht, sondern im Gegenteil, das ist ein Job, den sie bekommt, weil sie nahezu für keinen anderen irgendwie sich eignet. Eine junge Frau mit psychischen Problemen. Vielleicht einfach nur ein paar Zitate aus dem Text, damit so eine Lust drauf entstehen kann. Sie sagt zum Beispiel, ja, der Lebenslauf bergab. Also es gibt keine Erfolgskurve und kein Hoch und so. Interessant ist, dass sie dann auch mal so einer Gruppe von anderen, ja, so quasi, wie heißt das jetzt, wenn man... Psychisch erkranken? Wenn du so einen Job kriegst eigentlich, der so dir zugeteilt wird, aber du hast ja... brauchst weder eine besondere Leidenschaft noch eine besondere Begabung dafür. Und da trifft sie so eine kleine Gemeinschaft von eben solchen auch, die gar nicht aufeinander rumhacken und alle merken, sie sind ein bisschen an der Seite des anderen Betriebes, aber sie sind nett sie miteinander. Sie lassen leben quasi. Genau, sind eine Gemeinschaft der Gleichen und irgendwie verbunden. Und da sagt sie eben auch, ich bin ein Schaf, lebensuntauglich, und die Einsamkeit und die Angst, das sind die beiden großen Themen, die bei ihr im Lebensraum stehen. Und hart ist dann, dass sie natürlich auch sich immer wieder stellen muss, wie Leute, die ja beim Jobcenter auch sich so vorsprechen müssen und sagen, ja, wieso klappt denn das nicht? Wieso ist die Anstellung nicht länger? Ja. Was stimmt denn mit ihnen nicht? Also ständig schwebt das so über einem. Und ja, natürlich, weil in einer Gesellschaft, in der Arbeit sozusagen über alles gestellt wurde und Produktivkraft funktionieren. So, genau, dass das Ziel für alle sein musste, ist natürlich so eine psychische Erkrankung auch nochmal was ganz anderes. Deswegen finde ich es auch, so wie du schon sagtest, erstaunlich, dass dieser Einfluss der Erkrankung auch auf Beziehungen, auf den Alltag überhaupt, auf die Arbeit Thema hier sein kann. Vielleicht als Vergleich nochmal, wir haben ja auch das Stück Regina B. hier im Podcast, wo es auch um eine junge Frau geht. Ganz anderes Themenfeld, aber von der Form her, finde ich, steigt der Stadt aufs Dach so viel offener. Ja, also es ist viel collagenartiger. Regina B., DDR-Produktion, na klar. Die alleinerziehende Mutter, der dann die Beförderung oder die Weiterbildung angeboten wird zur Ingenieurin und die sich fragt, soll ich das tun oder nicht? Und hier ist im Grunde das Gegenteil. Also eine Frau, die einfach gar nicht funktionieren kann, trotzdem versucht, ihren Alltag irgendwie zu machen, mitzumachen. Ich fand das eher vergleichbar mit Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen, mit der großartigen Sprecherin auch. Und also der Umgang mit psychischen Problemen und auch inneren Stimmen, das ist ja auch im ganzen Betrachten der Radiogeschichte eine Veränderung von lauten Stimmen, die mit einem sprechen von außen, so wie bei der Narr mit der Hacke. Ja. Ne? Also dieses so, die Weisung kommt von Gott, Dämonen, und auch die innere hohe Stimme hat, so einen Befehlston. Und dann irgendwann flüstert das Ganze und wird brüchig und spricht mit dir und macht dich wirklich noch wahnsinniger. Und das sind auch Fragen, ne? Bin ich dem Neurosekreis entflohen, sagt sie an einer Stelle. Und dann kommt, ich steig der Stadt aufs Dach. Und das hören wir jetzt. Ton ab. Schlange auf der goldenen Kugel, Melpomene mit der Keule, Apoll im Sonnenwagen, Bacchus mit Glas, Pegasus. Steig der Stadt aufs Dach. Hörspiel von Katja Oehlmann. Piss, bitte stille, du. Ist da bloß die Frau. Warum haben Sie ihn denn angebunden? Ach, der Deibel rennt mir immer zwischen die Beine rum. Ach, und Kopfschmerzen habe ich. Piss, nur lass doch. Vielleicht ein Tee. Ein Tee vielleicht. Nee, ich will nach Hause. Gibt's was Besonderes? Ja, da ist was. Sollen Sie unterschreiben? Kiss, nur lass mich. Bitte kontrollieren Sie eineinhalb stündlich in der Tischlerei auf Brandschutz. Wo ist denn die Tischlerei? Na, wo die Telefonzentrale ist. Also da hinten? Ja, wo es nach Farbe riecht, genau. Und eintragen, wann Sie da waren, wie immer, ja. Also den Tschüss bis morgen. Komm, Kiss, komm, mein kleiner Willi. Wiedersehen, ihr beiden. Ach, Frau, wo ist denn der Schlüssel? Ist weg. Das Schlüsselbrett gucken, das ist nie nischt. Die Kassette. Ja, und eintragen, wann ich da war. Und eintragen, wann ich da war. Sofort! Einen schönen guten Abend, Herr Kollegin. Guten Abend. Guten Abend. Oberwachtmeister Emich, alles in Ordnung. Danke. Tja. Im vierten Stock sind zwei Fenster offen. Was? An welcher Seite denn? Ja, an der Seite, wo die Baustelle ist. Ich werde gucken, wo das ist. Ja. Na dann. Bis später. Tschüss. Tschüss. Als ich hier angefangen habe damals, da wurde das Jahr langsam rund. Die Linde entließ ihre Blattkinder und ich begann, das riesige Gebäude des Nachts zu behüten. Die Bücher, die Lampen, die Schlüssel, die Büste von Voltaire, die Bilder Leibniz. Der König hat zu ihm gesagt, der Kerl ist zu nichts zu gebrauchen, nicht mal zum Schildwache stehen. Ich brauche keinen König, bestimm selber über mich. Aber wozu bin ich brauchbar? So. Den Gundling bezahlte die Akademie als Hofnarren. Ich bin meiner eigenen Närrin. Lauf hier rund und mach mir den Kopf um meine Karriere nach unten, bergab. Lebenslauf, bergab. Tja, der ist aber kurz, der Lebenslauf. Bis jetzt habe ich nur kurz und wenig gelebt. Ich hatte erwartet, Sie schreiben über Ihre Schwierigkeiten. Meine Akte, Ihre Akte hier ist so dünn. Als Dolmetscherin haben Sie gearbeitet? Als Dolmetscherin, Referentin, Lohnbuchhalterin, Küchenhilfskraft, Friedhofsaushilfe, im Wettbüro und im Haushalt. Mhm. Sie haben ein Hochschulstudium abgebrochen? Hab ich. Ja? Und warum? Darüber habe ich mir lange einen Kopf gemacht. Das ist schwierig. Sie könnten doch eigentlich eine andere Arbeit... Am Tag früh, das geht nicht. Ja, na, warum denn nicht? Ich bin eine Eule und keine Lerche. Nachts bin ich schlaflos. Wir brauchen einen Nachtpartner. Aber die Verantwortung. 12 Stunden. Von 18 Uhr abends bis morgens 6 Uhr. Ein großes Haus mit Werten, die materiell kaum zu benennen sind. Ja, aber es ist ruhig nachts, kein Lärm. Ich bin unsicher. Für uns wäre es nicht gut, wenn Sie... Wenn ich nach 4 Wochen wieder ginge. Ja. Mein Lebenslauf ist uneben. Ja, das kann man so nennen. Zwischen Aufhebungsvertrag und neuer Arbeitsstelle gibt es bei Ihnen? Pausen, ja. Ja, Pausen. Hier zum Beispiel 8 Wochen. Ich weiß. Einmal ein Vierteljahr. Und da Sie geschieden sind, so ohne Arbeitsrechtsverhältnis, ohne Versicherung... Versichert bin ich. Sehen Sie, Sie können mit mir nichts anfangen. Nee, waren Sie doch nicht gleich. Ich habe Sie doch deshalb hergebeten. Wissen Sie was, Sie gehen erstmal zur Betriebsärztin und die entscheidet, ja, ob Sie in der Lage sind, die 12 Stunden durchzuhalten. Ja. Beim Arzt war ich schon und beim Psychologen. Ich kann arbeiten, ich bin nicht krank und ich will es nicht sein. Oh, klar, klar. Was glauben Sie, wie viele Menschen mit Ihnen tauschen würden, wenn das ginge? Ja, ich weiß, ich weiß. Schreiben Sie uns einen ausführlicheren Lebenslauf? Ja. Vielleicht auch für Sie selbst? Na, weißt du, wie ich hier hab angefangen zu arbeiten, das weiß ich noch. Da kennst du keinen und weißt nicht, wo der Hund seinen Schwanz hat. Also pass auf, wir gehen jetzt mal los, wa? Soll ich Sie sagen, oder? Och, wie Sie wollen. Na, hast du alle Schlüssel? Auch für den Plenarsaal? Hm? Na, dann los. So. Da drüben guckst du, ob das große Tor zu ist. Heute hab ich das schon gemacht. Das muss immer zu sein. Die Fahrer lassen das immer auf, weil sie zu faul sind, aus dem Auto auszusteigen. So. Musst du drücken und ruckeln dran. Ja. Und da unten ist mein Kabuff. Wenn du willst, kannst du da duschen. Oh, schön. Das ist meine Dusche. Und da ist der Heizungskeller. Das ist mein Reich. Da sind die Schalter. Kannst du alle ausmachen. Ja. Na, den nicht. Willst du dir was brechen? Hier hast du Ruhe. Keiner kann dir was. Ja. Das ist der Plenarsaal. Hier schließt er alle Türen ab. Aha. Musst du probieren, welche Tür zu welchem Schlüssel. Mach mal. Ja. Der passt nicht. Der passt auch nicht. Bleib ruhig. Einer passt immer. Inner muss passen. Na, siehste. Oh, da steht ja ein Klavier. Aujus, die Blüte hat das Klavier erfunden. Bist du ein Engel? Halleluja! Oh, du rauchst hier, darfst denn du das? Ich darf hier fast alles. Na los, spiel mal was anständig. Altes Lied? Nee, brandneu. Wer will noch mal? Wir hatten noch nicht. Ich hab schon mal. Los, mach jetzt den Deckel zu. Ich will Krimi gucken, Achte. Da ist doch nichts Besonderes dran, mein lieber Freund. Abend. Wer will noch mal? Hör auf, da ist Eva! Wer hat der Kann? Wer hat der Können? Wie gut ist uns noch mal? Na, kommen Sie mich raus wieder? Wer gut ist uns noch mal? Wir kommen mit runter. Wer gut ist uns noch mal? Hier ist der Schlüssel von der Haupttür. Lass den mal raus. Was tun Sie denn gerne noch mal? Und was tun Sie hier bis 19:30? Etymologie. Oh. Und speziell? Slawische Bezeichnungen im Berliner Gebiet. Aha. Ihnen gefällt's wohl bei uns? Ja. Ich behüte Ihren Schreibtisch, Ihre sorbischen Namen. Buko, Belici, Treptow. Woher haben Sie denn das? Staatsgeheimnis. Guten Heimweg. 3 und 1 und 4 steht einer vor der Tür und weil er keinen Schlüssel hat, tritt er sich die Füße platt. Frommes Kind, lassen Sie Ihre sauberen Finger. Das würde ich an Ihrer Stelle Jimmy sagen. Ist er weg? Vielen Dank für Ihren Rat. Das ist gut, dass Sie endlich da sind. Die Brüder müssen uns anrufen und Bescheid sagen, wenn sie noch im Hause sind. Wir haben schon manchen eingeschlossen. Mr. Westlake sagen, dass wir da sind. Natürlich, entschuldigen Sie. Sie sind ja völlig erschöpft. Willst du mitgucken? Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Wie heißen du eigentlich? Sie sind richtig mitgenommen. Das steht doch im Dienstplan. Bald auf. Nachdem, was London Ihnen bis jetzt geboten hat. Vorname, du. Freundlich, vielen Dank. Reden wir nicht davon. Doch, wir müssen. Weißt du, wie du manchmal guckst? Überhaupt nicht. Was haben Sie mit diesen Verbrechern zu tun und was mit der Polizei? Mit beiden etwas, aber das... Wie denn? Psst. Na, wie denn? Als ob dich weder Mann noch Maus was angehen würden. Wichtig ist deine Frage. Willst du was von mir? Sagen muss. Wollen Sie was von mir, Kollege Matulla? Warum bist du so furchtig? Ich guck lieber Krimi mit mir. An die Häuserversammlung kann ich mich nicht gewöhnen und an die Männer auch nicht. Warum nicht? Sind so geradezu. Ja, und das ist doch normal. Wo bist denn du her? Aus Mutters Bauch. Stimmt was nicht mit dir? Wieso denn? Unruhig bist du, kannst nicht... Kannst nicht stille sitzen, sozusagen hektisch. Erschossen. Ja, aber... Wie willst du denn das aushalten hier 12 Stunden nachts? Na, wer bringt schon jemand zum Schweigen, wenn dieser jemand pfeift? Und am Tage schlafen meinen, kannst du das? Ich meine gar nichts. Schlafen, bringen ja. Sie weg. Einschlafen habe ich vielleicht verlernt. Er lach ruhig. Er hat genug für eine Weile. Hast du schon mal die ganze Nacht wachgelegen? Ja, aber da hatte ich was zu tun. Oh. Zu tun hatte ich, einen Arzt zu finden, der rausgefunden hat, was mir fehlt. Dürren wird er mir büßen. Und was sagt er nun? Was soll er uns sagen? Der guckt in die Augen und sieht, die glänzen nicht, stumpf sind, Schlaftabletten, krankgeschrieben. Moin und übermoin gehst du noch mit mir rund, dann hab ich eine andere Schicht. Was sollst du denn hier falsch machen? Sehr geehrte Gedichte, ich habe Ihre Frau bald aufgeprüft und ein paar gelungene Enttäuschungen gefunden. Aber ich muss sie. Ein Buch wird es noch nicht ein Buch. Wird es so reizvoll? Die Form, jeder Inhalt, Stimmung. Das ist erlaubt, ist das? Ist das? Nicht jeder, nur als, dann aber ein Buch. Ein Buch wird es. Wird es ein Buch noch nicht? Nicht jeder Kinderreim lässt sich als spielerische Tonfall textlich konsequent formen. außer mit Durchhaltevermögen. Und mit freundlichen Grüßen vom Lektor wird es kein Buch. Da bin ich wieder. Wie geht's? Wie steht's? Mal so, mal anders. Ah, Sie haben wohl einen Liebesbrief gekriegt. Nee, im Gegenteil, sowas wie eine Ablehnung. Aha. Naja. Ja, dann wollen wir mal. Oberbachmeister Emich, keine Vorkommnisse. Ja, danke. Ach, kalt ist es geworden. Und das im Mai. Vielleicht haben wir jetzt schon die Schafskälte. Schafskälte? Ja, wenn die Schafe geschoren worden sind. Und den Menschen ist es auch kalt. Das ist die Schafskälte. Aha. Ja, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich aus Sachsen? Vom Gebirge. Aha. Ja. Sagen Sie mal. Da fragen Sie mich ruhig. Ja, ich hab da mal gehört. Sagen Sie mal, stimmt das? In den kleinen Dörfern, da gibt es keine Straßen? Ich meine, da haben nur die Häuser Nummern? Ja, also meine Eltern, ja, wohnen im letzten Haus. Aha. In der 199. Jetzt ist schon Mai. Im Dorf, als ich noch klein war, da war der 1. Mai ein hoher Feiertag. Ein Ereignis. Vom oberen Gasthof zum unteren Gasthof Demonstration. Da gab es auf dem Sportplatz immer ein Fest mit Bockwurst und Brause und Bonbons, billigen. Die Rede war mir meistens zu lang. Hab ich an Maiglöckchen gedacht, die dort blühen, 200 Meter weiter im Wald. Die habe ich der Großmutter immer aufs Grab gelegt, wie die sich freuen konnte. Sie weinte aus Freude. Lachen und weinen in einem Säckel. Aber jetzt laufe ich rund. Erster Kontrollgang. Zuerst die Arbeit. Und wann die nächste Freude? Diese Arbeit ist jetzt meine Freude. Los geht's. Zwischen Baum und Borke möchte ich leben. Zwischen Baum und Borke möchte ich sein. Nicht im Holz und nicht daneben, wo mich wärmt der helle Sonnenschein. Nicht im Holz und nicht daneben, wo mich wärmt der helle Sonnenschein. Ich bin bestellt zum ABV Genosse Müller. Das bin ich. Ich bin Frau Baldauf. Ah ja, guten Tag. Nehmen Sie mal Platz. Dankeschön. Und worum geht's? Haben Sie Ihren SVK-Ausweis mal mit? Ja, ich glaube. Ja. Und den Personalausweis mal, ja? Ja, bitte, beide. Ja. So. Sie scheinen öfters die Arbeit zu wechseln, Frau Baldauf. Tja, ich habe in der Friedhofsverwaltung angerufen. Die sagten, Sie hätten dort auch schon wieder aufgehört. Ja. Ja, und der Leiter sagt, Sie hätten kaum ein Wort mit ihm gesprochen. Der konnte mich nicht leiten. So, haben Sie deshalb die Arbeit beendet? Ich wollte mich bei der Post bewerben als Telegrammbotin und da bin ich auch hingegangen, aber dann... Ja, aber? Neben der Tür von der Kaderleitung, Da hängt eine Wandzeitung mit lauter Fotos, wahrscheinlich von den Lehrlingen. Und dann gehe ich ran, ein durchgestrichenes Gesicht. Das Foto eines Lehrlings einfach durchgestrichen. Ist das Mädchen tot? Bestimmt kriegt's ein Kind oder ist sie weggegangen aus dem Betrieb? Oder bin ich nicht reingegangen? Ja. Ist das realistisch? Hm? So einfach wegrennen? Aber ich werde Wetten annehmen. Bitte? Pferdewetten, ich habe mich gekümmert. Schön, ja. Sie stellen jetzt nur nicht ein. Warum denn nicht? Wegen, also ich meine... Wegen Wettbetrug, da gab es einen Prozess, aber ich fang sofort an, Sie, sobald mal, ich... In meiner Arbeit klappt auch nicht alles auf Anhieb. Na und? Denken Sie, ich kann hier wegrennen? Meine Oma hat immer gesagt, es fällt auch ein Pferd, das vier Beine hat. Da stehen wir wieder auf. Ich bin ein Schaf, lebensuntauglich. Die akzeptieren mich eben nicht, die Leute. Was erzählen Sie denn da? Schauen Sie, ich akzeptiere Sie. Von mir aus können Sie 30 Mal die Arbeit wechseln. Na, so viele Male? Können Sie. Hauptsache, Sie arbeiten. Hier, ich habe Honorarscheine, die kann ich Ihnen zeigen. Ja, viel ist es nicht. Kinderbuchverlag. Arbeiten Sie dort halbtags? Nö, Kindergedichte. Also, das ist immer, wenn mir was einfällt. Naja, dann machen Sie doch das. Ja, aber das ist eben nicht so einfach. In Ihrem Haus erzählt man, Sie hätten nachts immer Licht. Oh, ich bezahle meine Stromrechnung. Das will ich hoffen. Was passiert denn so in Ihrem Haus? Das ist ein altes Haus, da ist bald Rekonstruktion. Ja. Und wenn wir mal aufschreiben, was in Ihrem Haus so los ist? Auf Kommando? Ich weiß ja nicht. Ja. Also ich melde mich dann wieder bei Ihnen. Erstmal über den Hof. Oh. Ja, noch Heu. Von meinem kleinen Rasenstück. Oh, gemähtes Gras, wie Kinder, so zart. Kaum zu sehen. Unser Klassenlehrer kam aus der Stadt. Wir Kinder gingen im UTB mit ihm zum Heuwenden. Alle wendeten. Nur er guckte und stand und guckte auf unsere Hände. Keiner traut sich, es ihm zu zeigen. Das Heuwenden. Mach du's. Zeig du's ihm. Und eine, die ist heute Lehrerin in unserem Dorf. Die hat's ihm beigebracht. Ich nehme eine Handvoll Gras mit und lege sie zu Hause auf den Schreibtisch. Rauscht's. Und das muss ins Buch, damit's der Klempner repariert. Linker Flügel neben der 312, das müssen wir merken, 312. So, hier sind nun die Kästen, gestapelt bis zur Decke, gefüllt mit Wörtern, entdeckte Wörter. Heute lüfte ich den Kasten mit der Bezeichnung Wu. Würdevoll, Würdenträger, Wunder, Wunderehe. Ach, wo gibt's denn die? Oh ja, Pablo und Mathilde, Jenny und Karl, Bella und Mark. Wunderleute. Der kickste und kickste, kannst du ja nicht so viel kicken, wie es da zu kicken gibt. Hallo. Oh, guten Abend. Hab ich Sie erschreckt? Oh, also Sie müssen anrufen, wenn Sie nach Feierabend weiterarbeiten. Sie kommen doch sonst nicht raus. Ich gehe ja, eine ganze Stunde ist rund. Ist schon gut. Kommt nicht wieder vor. Ich bringe Sie raus. Bitte, gehen Sie mit mir hier entlang. Wie? Ich will Ihnen etwas zeigen. Dort im Quergang. Wo? Sehen Sie? Da hat sich ein Vogel verflogen. Haben Sie mal eine Zigarette? Wenn Sie Semper rauchen. Dankeschön. Rück doch mal ein Stück, da kommt noch eine. Nein, danke, ich muss mich bewegen. Ich kann. Haben wir Platz hier, mach nur, kommen Sie schon. Dankeschön. Seit wann sind Sie denn schon hier? Ist doch egal, oder? Eine schöne Mütze hat sie. Handgestrickt. Abends wird es ja kühl jetzt, aber... Naja, hier hat ja jeder. Sagen Sie mal. Setzen Sie mal ab. Nein, möchte ich nicht, will ich nicht. Warum sind Sie denn hier? Ich bin einfach zu exakt rund gelaufen. In so einem Teufelskreis, ne? Ja, und nu läuft sie nicht mehr ganz rund. Und Sie? Geschieden, er hat eine Jüngere. Ja, wer wird denn weinen, wenn wir auseinandergehen? Wenn jeden Tag Annoncen in der Zeitung. Sei doch mal stille. Setz doch mal ab. Das muss der Willi. Aber gucken Sie mal. Das ist ja die Haare. Warum haben Sie denn das? Wer hat Ihnen denn so kurz? Wer hat denn das gemacht? Ja, ich selber. Und Sie finden das kleidsam, so kurze Haare? Lassen Sie sie doch in Ruhe. Ja, hat jeder seinen Krankenschein. Ja. Für Runderneuerung. Was ist denn Ihr Geschiedener von Beruf? Maler. Stube oder Kunst? Kunst, Stillleben. Hat jetzt eine Jüngere. Sie. Mit Mütze ist es besser. Das ist ja schrecklich, wie Sie aussehen. Entstellt, kriegt man ja Angst. Die wachsen wieder. Das gibt Schlimmeres. Wie KZ. Aus Haaren haben sie Pantoffeln gemacht von den Toten. Das sag ich ja. Das gibt Schlimmeres. Mein Onkel haben sie kurz vorm Krieg. Der hat einen Unfall mit dem Kopf gehabt. Und da wussten sie nicht, ob der noch mal richtig wird wieder. Da haben sie den mit der Spritze. Ah ja, Hitler. Der hätte uns alle weggebracht. Davon träume ich von ihrem Kopf. Die Mütze ist gut. Gut gestrickt. Ich habe Angst gehabt. Wer die nicht? Ja, wer das sagt, der lügt. Zickzack gelaufen. Ich bin zickzack gelaufen um die Häuser, richtig um die Ecken. Und ich habe gedacht, mich bringt jemand um. Manchmal habe ich noch eine kleine Angst im Dunkeln. Ja, ich bin alleine hier im Haus und in der Stadt, ohne Verwandte. Die Einsamkeit hat mich krank gemacht, die Angst. Einen alten Mann auf der Straße habe ich angesprochen. Kannst du mir helfen, habe ich ihn gefragt. Der hat mir nicht geantwortet. Der war schmuddelig, trug ein uraltes Jackett. Weggeschickt hat er mich nicht. bin ich mit dem um die Häuser gezogen nachts. Ich konnte einfach nicht mehr alleine sein. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Frau Waldauf? Ja. Astl vom Sonderstab Rekonstruktion. Ach, Rego, ja, na, da, bitte. Dann. Ich wollte mir nur die Wohnung mal angucken. Kommst du rein. Und mich mit Ihnen kurz unterhalten. Ja. Ich habe mich nicht angemeldet, aber die Kollegin von der KBV... Ja, die kann mich nicht leiden. Sie hat mich hergeschickt. Aha. Na dann gucken Sie. Gucken Sie sich um. Gucken Sie sich überall um. Ein Seifenladen war das früher. Ich kann nicht mehr heizen. Nicht einen Ofen. Die Öfen sind alle alt und qualm. Ja, ja, ich riech's. Die E-Leitungen sind hin. Die Funken sprühen nur so aus den Verteilerdosen. Wie viele Räume haben Sie denn hier? Viele, viel zu viele. Das Ladenfenster ist kaputt. Gucken Sie sich das mal an. Ja. Aus dem Keller riecht's muffig nach alter Geben Seife. Sie sich doch nicht auf, darum bin ich ja hergekommen. 15 Grad sind hier drin. 15 Grad. Ja, ja, ne? Das geht alles nicht. Sie sind aus Sachsen. Man hört's, ja? Ja. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee oder einen Tee vielleicht? Ja, das wäre jetzt gut. Danke. Ihr Name? Astl. Ja, so heißt auch ein Doktor in unserem Dorf zu Hause. Ich bin aus Gelenau. Aus Gelen? Ach, das kenne ich, ja. Das kenne ich. Aus der Gegend sind meine Eltern. Hier legen Sie sich doch mal meine Decke um. Sie sehen ja ganz verfroren aus. Ah, danke schön. Das geht schon so, danke. Na, haben Sie denn keine Sehnsucht nach dem Wald und nach den Bergen? Das Wandern ist mein Hobby. Ja, dann gehen Sie doch zurück. Geht nicht. Ich bin nun hier gelandet. Parteiauftrag. Was? Ja, man könnte ja auch hier wandern. Durchs Bresetal zum Beispiel. Wandern tue ich. Ja? Um den Liebnitzsee mit meiner Frau. Sie haben es gut. Ich hatte auch mal einen Mann. Aber der erwischte mein Tagebuch, der hat mein Tagebuch gefunden und zeigt es seiner Freundin. Und was ihn besonders belustigt hat, das hat er rot angestrichen. Meinen Sie doch nicht. Die Wohnung, das macht mich fix und fertig. Ihr Abteilungsleiter hat mir eine Befürwortung geschickt. Ja? Ja. Was für eine Wohnung würden Sie sich denn wünschen? Was ich finde, das hat mich noch keiner gefragt. Sagen Sie doch mal. Ich wünsche mir eine helle, trockene Wohnung. Aha. Mit Bad vielleicht. Hm. Mit freundlichen Nachbarn. Fried im Haus, Glück im Stall, Mist im Feld. Ja, wer damit nicht hausen kann, der passt nicht in die Welt. Eine bessere Wohnung, die kann ich Ihnen versprechen. Mein Vater, der hat meine Schwalbe gefangen. Ich war da noch klein. Es war eine junge Schwalbe, die war aus dem Nest gefallen. Er hat sie ganz vorsichtig in seine großen Hände genommen und sie zurück ins Nest getragen. Kannst du nicht mehr Väter, hat er gefragt. Kannst du nicht mehr Väter? Wer ist denn da? Frau Kehrer, ich wohne neben Ihnen, Nachbarin. Ach du lieber Gott. Nun machen Sie doch mal auf. Tachchen, Frau Baldauf, ja. So heißen Sie doch nicht? Ja. Ich habe Versicherung für Sie ausgelegt, hier ist die Quittung. Ach so, ich habe im Moment kein Geld dabei. Na ja, ich muss erst ja Geld nicht. Holen. Geben Sie es mir später. Arbeiten Sie beim Magistrat? Was, beim Magistrat, wieso denn das? Na, entschuldigen Sie nur, also Frau Schmidt, die das Hausbuch hat, die hat sowas gesagt, na ja, wegen der Zwei-Zimmer-Wohnung, die Sie gekriegt haben. Ach so, ja, dann sagen Sie, Frau Schmidt, ich arbeite nicht beim Magistrat, aber ich bin jetzt 32 Jahre alt und das ist meine erste vernünftige Wohnung, ja? Aber arbeiten tun Sie doch, ich meine, weil... Ach, das Geld, ja, wie viel, 20 Mark war das wohl, glaube ich. Das gebe ich Ihnen morgen, behalten Sie die Quittung so lange. Ich muss jetzt weiterschlafen, ich habe Nachtschicht, Frau... Kehrer, nun seien Sie doch nicht gleich eingeschnappt. Warten Sie doch mal. Ich wollte noch? Schon lange mit Ihnen reden. Also, ich habe die gleiche Wohnung wie Sie. Bloß meine, die ist um die Ecke, wissen Sie? Also, wir können Ihnen in die Fenster gucken. Na, fein. Na ja, Sie haben doch keine Gardinen dran. Ja. Aber das ist ja gar nicht mein Problem. Mein Problem ist ja ganz was anderes. Also, Sie haben da nämlich eine Lampe stehen. Meine Schreibtischlampe, die brauche ich! Ist ja gut, ist ja gut. Aber wissen Sie, ich habe zwei Jungs. Und die schlafen da, in dem Zimmer um die Ecke, da, wo ihre Lampe reinscheint. Und wenn sie sich nachts bewegen, Frau Baldauf, das macht riesengroße Schatten an der Wände. Und das ist doch die ganze Nacht, manchmal. Der Große ist ja nicht so, aber der Kleine. Da hat er solche Angst, der Kleine. Ach, was ist denn mit Ihnen? Haben Sie bei mir öfters geklingelt? Ja, deshalb. Aber Sie machen ja nicht auf. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Ja, Sie kicken so komisch. Ob Sie mir was zu trinken mitbringen würden, vielleicht, wenn Sie einkaufen gehen, eine Tüte Milch vielleicht? Ja, natürlich. Aber ich hab gleich Schicht. Aber ich sag's, mein Junge, der klingelt dann bei Ihnen wieder, ja? Rein in die Küche. Ihr schlaft, ihr großen Töpfe und Pfannen, wie takt da hier. Herzschalter, alle auf Null. Gut. Dann gehen wir mal noch ins Kassenkabüff, gehen wir noch mal. Oh, die haben Nerven, die Heizung ist an, wahrscheinlich seit Mittag. Oh, mein lieber Herr Sozialismus, so kommst du in den Knast. Ein Jahr der Küchenleiter und ein Jahrchen die Pförtnerin. Ihre Pflicht wäre es gewesen, Intaktalie. Beim Heizer muss ich mich bedanken, Matulla. Einmal nach Schichtschluss hat er mich auf die Augenbraue geküsst. Das war gut. So. Und nun aufs Höchste der Gefühle. Puh, die Dachveranda. Ich steig und steig. Bin ich dem Neurosekreis entflohen? Ja? Nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja. Ja. Ja. Ich steig der Stadt auf. Ach! Puh. Die Tugend mit der Schlange auf der goldenen Kugel. Melpomene mit der Keule, Apoll im Sonnenwagen, Bacchus mit Glas, Pegasus, der Maimond. Der Maimond über dem akademischen Viertel. Der König verneigt sich vor seinen Opfern. Melpomene wacht am Portikus. Oh, Apoll strahlend schön. Hallo, Bacchus! Und du, Pegasus! Was das für ein Gesperr ist! Warte nur, du dummer Gaul! Ich zeig dir, wer hier der Herr ist! Tja. Bald auf, Akademie. Hier ist der seismografische Dienst. Folgende Meldung, schreiben Sie bitte mit. Ja. Im südlichen Raum der DDR 12,3 Grad östlicher Länge. Länge. 50,2 Grad nördlicher Breite. Breite. Traten um 2.44 Uhr Erdbewegungen auf. Erdbewegungen. Was? Sie schreiben doch mit. Ich schreibe. Richterskala Stärke 2,8. Haben Sie? 2,8. Aber was kann denn das gewesen sein? Da fragen Sie mal ein paar Kilometer weiter unten nach. Gute Nacht. Erdbewegung? Gott, wer sich da nicht erschreckt? Im Erzgebirge, da ist das ja nichts Ungewöhnliches. Mal ist in der GSR eine Esse eingestürzt. 6. Und auf unserer Seite sind 2 Nussknacker vom Buffet gefallen. Die kann man ja wieder zusammenleimen. Aber das hier... Ja, bitte? Hier ist die Pförtnerin. Ein Anruf. Moin. Morgen. Na, was ist denn mein Kleiner? Na, Kiss, willst du nicht rein? Nee. Draußen sind die Katzen und die Vögel. Ach, meine Kopfschmerzen gehen nicht weg. Ich hab starke Tabletten, ich leg sie Ihnen hier hin. Schönen guten Morgen. Na, du Wolke, komm doch hin, Mensch, draußen. Der freut sich immer, wenn er einen Polizisten sieht. So, setz dich hin. Ich hab Ihnen doch neulich erzählt, dass ich meinem neuen Nachbarn beim Tapezieren geholfen habe. Ja, ja. Ja, und vorgestern fragt er, was ich dafür kriege. Ah, nee. Und ich sah so, ein Apfel und ein Ei. Gestern klingelt's. Steht sein Junge vor der Tür und hat ein Körbchen in der Hand. Was glauben Sie wohl, was da drin war? Ach nee, doch nicht. Nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja. Nee. Äpfel und Eier aus seinem Dorf. Oh, na, der ist bestimmt aus Sachsen. Ja, sag ich doch, sag ich doch. Ich gehe jetzt. Da trinken Sie mir die Tabletten. Ein Apfel und ein Ei. War denn alles in Ordnung bei Ihnen? Alles in Ordnung. Bis auf ein kleines Erdbeben heute Nacht. Was, ein Erdbeben? Was? Was ist? Die Erde hat gewackelt. Ich hab's eingeschrieben. Steig der Stadt aufs Dach. Hörspiel von Katja Oehlmann. Dramaturgie Heide Böwe. Sie, Gabriele Händel. Matulla, Heizer, Karl-Heinz Koinski. Pförtnerin Ingeborg Nass. Emich, Oberwachtmeister Wolfgang Hossfeld. Kaderleiterin Juliane Koren. ABV, Genosse Müller, Walter Plate. Astel, Siegfried Pfaff. Frau Kehrer, Nachbarin Ursula Stark. In der Psychiatrie Frau 1, Helga Labuda. Frau 2, Doris Abesser. Mann, Lothar Förster. Anrufer Johannes Achtelig, Wissenschaftler Gösta Knote, Wissenschaftlerin Isolde Stark. Musik Helmut Zapf. Schnitt Bernd Kosbab, Alexander Brennicke. Ton Gisela Kuschnierz. Regieassistenz Sylvia Bading. Regie Barbara Plensart.